WDR 3 Hörspiel. Heute mit Dominik Josic. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und ich freue mich noch mehr, weil heute eine Frage beantwortet wird, die viele Mitmenschen sehr oft zu hören bekommen hier in Deutschland und die gemischte Reaktion auslöst. Wo kommst du eigentlich her? Rami Hamsu zum Beispiel, der kommt aus Ostwestfalen, da ist er geboren, auch wenn man ihm das nicht ansieht. Und mit dieser Tatsache, also dass da einer steht, der arabisch aussieht, aber gleichzeitig auch fließend Deutsch spricht, der sogar die Westfalen perfekt versteht, damit kommen einige nicht klar und das endet eben in der Frage nach der eigentlichen Herkunft. In seinem Hörspiel nimmt uns der Autor und Filmemacher mit in den Alltag eines Menschen mit offensichtlichem Migrationsvordergrund. Und wir dürfen gespannt sein, ob Humor und Sarkasmus als Antwort auf die Frage nach der Herkunft tatsächlich immer das Mittel der Wahl sind. Hey Rami, ich zeige dir jetzt, wie man betet. Warum? Weil gestern, ich habe dir gesagt, heute beten wir. Wir sind Muslims. Wir beten jetzt zu Allah. Aber Baba, ich bin kein Muslim. Ich bin Atheist mit jüdisch-katholisch-islamischen Großeltern. Und irgendwann wird Religion keine Rolle mehr im Leben der Menschen spielen. Die Menschheit wird die Religion vergessen und an den Kapitalismus glauben. Was sagst du, Schwachsinn? Nein, du hast keine Ahnung. Du bist Kind. Jetzt sag wie ich. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Was bedeutet das? Das bedeutet, sag wie ich. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد. Wie geht's weiter? الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, Rabidulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Es ist, macht keinen Sinn mit dir. Hey you, do you have cigarette? Mhm. Oh, and do you have fire also? Na klar hab ich Feuer. Mensch, Deutsch sprechen kann er auch noch. Entschuldigung, ich habe das Gefühl, dass Sie mir folgen. Junger Mann. Ich finde es sehr mutig von Ihnen, dass Sie über Ihre Gefühle sprechen. Kann nicht einmal Ruhe sein! Ruhe, Ruhe! Geht uns Altersheim, wenn Sie nicht passen! Entschuldigen Sie bitte, ich suche die Käthe-Kollwitz-Straße. Hallo, bitte stehen bleiben. Ich will Sie gar nicht belästigen. Bitte haben Sie keine Angst vor mir. Hey, ich bin kein Flüchtling. Ein unbescholtener Staatsbürger bin ich. Oh, shit. Was ist Rami? Von Rami Hamse. Regie Gerrit Bohms. Ich komme aus der Zukunft. Das antworte ich am liebsten auf die Frage nach meiner Herkunft. Aus einer Zukunft, in der alle Deutschisten tot sind. Deutschland gibt es nicht mehr. Es heißt nur noch Land. Weil keiner mehr wusste, was Deutsch eigentlich bedeutet. Keiner fragt mehr, wo kommst du her? Weil alle sagen, ich komme aus dem Bauch meiner Mutter. Sie verbindet mich mit dem Weltraum. Alle sind glücklich, überhaupt auf der Welt sein zu dürfen. Niemand hasst niemanden. Und die Gesellschaft lebt in friedlicher Harmonie. Alle sagen dann sowas wie, hallo, du wunderbares Geschöpf der Evolution. Du fantastisches Produkt aus Milliarden und Abermilliarden tanzender Moleküle, der du mit mir Richtung Himmel strebst. Du netter und freundlicher, von Nationalität befreiter Mensch. Ich grüße dich herzlich und ich liebe dich sehr. Ja? Ein Cappuccino zum Mitnehmen, bitte. Sonst noch was? Das alles, danke. Un caffè per la signorina. Ja, ja. Zu mir unfreundlich und zu den deutschen Frauen nett, ne? Prego, bella. Typisch Italiener. Haben Sie was gesagt? Ich bräuchte Kaffeebohnen. Welche können Sie mir denn empfehlen? Kommt drauf an. Der hier hat nur 70% Arabica-Bohnen und der hier 100% Arabica-Bohnen. Wo ist der Unterschied? Müssen Sie halt probieren. Sie meinen, Sie machen mir jetzt zwei Espresso-Tassen und ich kann den Unterschied probieren? Nein, Sie können die zwei Sorten kaufen und zu Hause probieren. Das ist die Strafe dafür, dass Sie sich nicht mit Kaffeebohnen auskennen. Und uns Italiener nicht mögen. Ich habe kein Problem mit der Frage, wo ich herkomme. Aber die Leute haben ein Problem mit meiner Antwort. Sage ich aus Köln, dann heißt es, Nein, wo kommst du eigentlich her? Sag ich dann aus Paderborn, dann heißt es, ach komm, du weißt, was ich meine. Natürlich weiß ich, was sie meinen. Und Neugier ist zwar schön und gut, aber ich lasse mich nicht durch die falsche Frage zu einem Fremden abstempeln. Willst du wissen, wo meine Eltern herkommen? Dann frag das. Ob ich syrisch-katholische, palästinensisch-islamische oder italienisch-jüdische Großeltern habe? Ob ich mich deutsch oder arabisch oder italienisch fühle? Dann frag das. Ich fühle alles davon. Ich bin ich. Rami Hamse, 36 Jahre alt, 1,87 Meter groß, mäßig erfolgreicher Filmemacher und mein Penis ist beschnitten. Verdachtsunabhängige Personenkontrolle. Einmal einen Personalausweis, bitte. Sie haben Glück, dass ich das Diskutieren leid bin. Wirklich. Abfrage personenbezogener Daten. Rami Hamze. Wohnhaft in Köln. Geboren am 30. Februar 1982. Ausweisnummer P3 ACAB 666. Hallo? Hallo? Datenschutz? Schon mal was davon gehört? Wenn ich mutig wäre, ne, würde ich jetzt zivilen Ungehorsam leisten. Aber ich bin vernünftig und will nicht abgeführt werden. Und ich will sie auch nicht verklagen. Weil am Ende Aussage gegen Aussage steht oder keine Ahnung, selbst wenn ich recht hätte, der Rechtsweg wäre beschwerlich und ruinös. Sie haben verdammtes Glück, das sag ich Ihnen, dass ich so ein geduldiger Staatsbürger bin, der das Racial Profiling einfach über sich ergehen lässt. Ich höre Ihnen gar nicht zu, weil dieser Dialog ja nur in Ihrem Kopf stattfindet. Ich gehe jetzt mal ganz zufällig den Neger da hinten kontrollieren. Das Leben in Deutschland? Wenn ich von Anfang gewusst, dass das Leben hier so sein würde, ich hätte nicht gekommen. Ich hätte in Libanon geblieben und alles ertragen. Wie meinst du das? Als Beispiel, dass es so kommen würde, dass die Deutsche die Ausländer so sehr hassen. Und nach 36 Jahren, wo wir hier sind in Deutschland, wir sind Deutsche, wir haben einen deutschen Pass und du bist hier geboren. Aber wir sind nicht deutsche zweite Klasse oder dritte Klasse. Wir sind vielleicht deutsche 10. Klasse. Bei Beamten und bei deutscher Bevölkerung. Nicht wie in Amerika. Chinesen sind dritte Klasse und die Schwarzen zweite Klasse und die Indos 5. Klasse oder sowas. Wenn ich das früher wusste, hätte ich nicht kommen. Nicht, dass ich sage, die Kanse-Deutsche sind schlecht. Schlecht sind sie nicht. Aber wenn das ist, eine kleine Probleme wird, die sind, die glauben alles, was geredet wird. Es gibt eine große Lüge in deutschen Fernsehen, Rami. In Journalismus und in Politik. Früher, ich habe Herakles-Filme gesehen. Da sind Römer mit 20.000 Menschen. Aber in Wahrheit sind nicht 20.000. Sind vielleicht 1.000 Menschen oder 500. Die Bilder sind mit technisch kopiert. Und deswegen, ich glaube nicht, wenn die zeigen heute die Grenzen, da sind täglich 3.000 oder 4.000 Menschen. Und diese Probleme jetzt von Köln und Brüssel und Paris, dieser Terrorismus, alle diese Probleme, die überhaupt existiert nicht. Okay, danke, ich lege auf. Das ist eine Lüge, Rami. Mir geht es ja nicht darum, politisch korrekt zu sein, ne? Nobody's perfect. Ich finde zum Beispiel, dass viele orientalische Männer in Deutschland viel zu selten duschen und zu stark nach Schweiß riechen. Vielleicht, weil ihre Eltern aus wasserarmen Regionen stammen und diese Tugend an ihre Kinder weitervererbt haben. Ich dusche auch selten, weil ich mich immer erkälte, wenn ich dann rausgehe. Ich denke auch, dass CSU-Wähler grausame Menschen sind. Obwohl es so viele sind, da sind bestimmt auch nette dabei. Alle blonden Sportstudentinnen sind dumm. Sowas denke ich halt, obwohl ich weiß, dass ich so nicht denken sollte. Bin ich deswegen genauso verachtenswert wie Rassisten und Neonazis? Oder sind Rassisten und Neonazis vielleicht genauso harmlos und sympathisch, wie ich glaube zu sein? Weiß man nicht. Achten uns für die Bauern. Die Italiener sind defensiv immer gut. Sehe ich auch so, ja. Schön anzusehen ist das nicht. Sind nur am Faulen. Selber fallen sie um wie die Toten fliehen, wenn man sie anhaut. Alles Schauspieler. Hast du recht. Scheiß Spaghetti-Förster, dreht Italiener. Das ist kein Fußball, was sie da spielen. Immer das Gleiche mit den Mafiosi. Ich meine, meine Nonna war auch Italienerin. Gott hab sie selig. Aber beim Fußball und wenn sie einem Kaffeebohnen verkaufen wollen, geht gar nicht. Ich meine, der Toskana ist schon schön. Sag mal, tolle Ritter, eh? Hey, Walter, willst du die Wahrheit hören? Die Kartoffel kommt eigentlich aus Italien. Nee, ist klar. Ja. Jetzt wollt ihr uns auch noch die Kartoffeln wegnehmen. Wieso auch noch? Was haben wir euch weggenommen? Wir haben euch die Kultur gebracht, die Römer und alles. Guten Wein, guten Käse, Olivenöl und Pizza und Pasta. Ihr Deutschen wart Bauern, so wie die Bayern. Kommt, Uli, ja, jetzt übertreibt man nicht. Aber das ist die Wahrheit. Das geschieht den verkackten Itakern recht. Ja, ja, ihr werdet noch sehen. Die italienische Kultur lässt sich nicht einfach so unterkriegen. Seht ihr mal zu, dass ihr eure Akropolis, oder wie das Ding heißt, wieder in Schuss kriegt. Ja, ja, klar, Akropolis. Sind alle schwul, Italiener. Junge, was erzählen Sie für eine Dress? So kannst du hier doch nicht einfach sagen. Aber wir Kölner, wir haben nichts gegen diese Leute. Weißt du denn nicht? Dem Hannes sein Sohn, das ist auch eine Ducke. Ja, scheiße. Was soll das überhaupt sein, Rassismus? Juden vergasen, weil man sie minderwertig findet. Schon klar. Aber was ist mit Russen trinken alle gerne Wodka? Oder Japaner sind alle fleißig und diszipliniert? Oder Thailänderinnen heiraten alle gerne deutsche alte fette Männer? Ist das schon Rassismus oder nur Klischee? Gibt es kulturelle Eigenschaften eines Volkes? Und darf ich überhaupt Volk sagen? Ich glaube ja, manche Deutsche verstecken sich hinter ihrem Rassismus und sind eigentlich nur neidisch. Weil sie selber gerne die Toiletten bei McDonald's putzen und Döner verkaufen wollen. Und sie wollen die Afrikaner und Türken nur deswegen aus dem Land haben, damit sie endlich ihren Traumjobs nachgehen können. Entschuldigen Sie? Ja, bitte? Entschuldigen Sie, dass ich Sie darum bitten muss. Aber könnte ich meine 2 Euro und 19 Euro wieder haben, die ich eben für den Burger bezahlt habe? Warum, lieber Kunde? Dürfte ich Ihnen freundlichst eine Antwort auf meine Frage entlocken? Ich wusste nicht, dass man davon kotzen muss. Oh, selbstverständlich. Das ist gar kein Problem. Wir Mitarbeiter müssen selber manchmal davon kotzen, weil wir jeden Tag davon essen und einmal im Monat auch noch mit unseren Kindern privat hierher kommen. Weil das für die Kinder ein Festessen etwas ganz Besonderes ist. Verstehen Sie? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie gut ich das verstehe. Ach, wie schön Sie das formulieren, lieber Kunde. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Sind Sie nicht der mäßig erfolgreiche Filmemacher Rami Hamse, der manchmal Fantasiedialoge in seinem Kopf führt? Genau der bin ich. Kommen Sie, wir machen noch schneller ein Selfie. Dann kann ich es später der Toilettenreinigungskraft zeigen und ihr sagen, dass der Herr, der ihr ins Klo gekotzt hat, das sie dann reinigen musste, in seiner eigenen Welt eine lokale Berühmtheit ist. Das wird die Kollegen aus irgendwo in Afrika bestimmt aufheitern. Aber ja doch, werter Migrationsmitmensch. Wenn ich der Dame durch meine Kotzerei indirekt eine Freude machen kann, dann tue ich das natürlich sehr gerne. Darf ich Sie noch etwas fragen, so von Bruder zu Bruder? Selbstverständlich. Was ist Ihr Begehr? Warum nennen Sie mich nicht einfach ein Kanak? Es wäre viel, viel ehrlicher als dieses ganze Migrationsgespuck. Sie haben vollkommen recht, Kanakenbruder. Setz dich mal woanders hin, du Opfer. Der tut dir ja nichts. Der kann sich ja wohl einfach neben dich setzen. Wo ist das Problem? Wer hat zu dir gesagt, du sollst dein scheiß Maul aufmachen? Hey. Bist du jetzt meine Mutter geworden? Du fängst was an und dann sprichst du nicht zu Ende, oder was? Steig doch einfach aus! Sowas wie du kommt mir nicht mal in die Quere, du Nazi-Schlampe! Nazi-Schlampe? Steig mal auf, du kleine Scheiß-Assi-Scheiß-Tante, ja? Nazi-Schlampe. Wenn du noch einmal Nazi-Schlampe... Ich frag mich ja bei sowas immer, ob ich irgendwie eine besondere Verantwortung habe zu schlichten, so von Kanake zu Kanakin. Vielleicht würde sie mir eher zuhören, keine Ahnung. Aber wenn jetzt mein Sohn dabei ist, da mache ich sowas grundsätzlich nicht. Schlichten oder irgendwie dazwischen gehen, könnte eskalieren, ist mir zu heikel. Und wer weiß, ob ich überhaupt der Richtige bin, weil vielleicht geht es bei diesem Streit gar nicht um die schleichende Islamisierung des Landes, sondern es ist mehr so ein Feminismus-Ding. So, die Frau rächt sich jetzt wegen der Unterdrückung durch Männer und gönnt dem Mann keinen Sitzplatz. Und wenn das so ist, was soll ich denn dann sagen? Da habe ich doch gar nichts zu melden. Meine Meinung. Jetzt, 2018, du kannst mich nicht abschieben, du Fotz, ich habe einen deutschen Pass, ich bin hier geboren. Habibi, lass das. Ich will deinen Entdeckergeist nicht bremsen, aber das ist zu laut. Also, das macht man hier nicht. Was ist das? Wo ist hier? Na, an Haustüren klopfen, hier in Deutschland. Ach ja, ist mir aber neu. Dann sollten Sie sich mal über die Gesetze hier bei uns informieren. Welches Gesetz regelt denn, dass ein kleiner Junge nicht an Haustüren klopfen darf? Eltern haften für ihre Kinder. Lesen Sie mal die Schilder. Welche Schilder? Hier sind keine. Ist doch egal, Junger Mann, es muss auch nicht überall stehen, dass Töten verboten ist. Gilt trotzdem immer und überall für Deutsche und auch für Sie, für alle in diesem Land. Wollen Sie damit sagen, dass ich kein Deutscher bin? Das habe ich nicht... Das habe ich nicht so gesagt. Sie wollen den Beweis? Hier ist mein Ausweis. Ist ja gut, aber sorgen Sie dafür, dass Ihr Junge nicht mehr an meine Haustür klopft. Nur an Ihren nicht oder an andere auch nicht? Das wird mir jetzt zu blöd. Mit Ihnen kann man ja gar nicht vernünftig diskutieren. Ach ja? Mit mir kann man nicht vernünftig diskutieren? Gucken Sie mal im Wörterbuch bei vernünftig. Wenn da Bilder drin wären, würden Sie eins von mir sehen. War ich zu hart, Habibi? Meinst du, der erzählt jetzt seiner Frau und später beim Stammtisch, dass er sich mit einem selbstgerechten Kanaken rumschlagen musste? Haben wir ihn für immer an das Lager der Deutschisten verloren? Wir sollten morgen nochmal an die Tür klopfen und nachfragen. Baba, ich will Eis essen! Leitkultur bleibt mir weg mit Leitkultur, wirklich. Ich meine, Leistung, Bildung, Patriotismus, keine Ahnung, ist doch albern. Obwohl, manchmal frage ich mich schon, ob ich vielleicht feige bin, weil ich mich lustig mache, anstatt an der Debatte teilzunehmen. Man will ja nicht einer derjenigen sein, die immer nur dagegen sind, aber keine eigenen Vorschläge machen. Vielleicht ist der Begriff der Leitkultur ja der falsche, aber die Debatte dahinter ist schon richtig. Vielleicht geht es nicht darum, was deutsch ist und was nicht, sondern wie man in Deutschland miteinander klarkommen kann. Deutsch ist ja eh alles, was in Deutschland passiert. So wie Asylbewerberheime anzünden. Oder das Ordnungsamt anrufen. Oder Flüchtlingen Schlafsäcke und Thunfischdosen vorbeibringen. Die einen sagen dann, ich will mein Deutschland zurück. Kann ich verstehen. Ich will ja auch mein Deutschland zurück. Weniger Schwarz-Rot-Gold, Arbeitslose werden nicht wie Kriminelle behandelt und bei kaputten Zähnen zahlt einfach die Krankenkasse. Kriege ich aber nicht wieder, dieses Deutschland. Hallo Rami, ich bin ein syrischer Flüchtling. Ich habe gehört, dass du ein deutscher Mann bist. Bitte, sag mir, was ich tun muss, um in Deutschland anzukommen. Also du darfst auf keinen Fall negativ auffallen, das ist sehr wichtig. Dann hoffst du darauf, dass der Krieg in deinem Land nicht aufhört, damit du hier bleiben kannst, ne? Dann lernst du, wann die Berliner Mauer gebaut wurde und was Freizügigkeit bedeutet. Du besorgst dir dann eine arabische Übersetzung des Grundgesetzes und bestehst den Einbürgerungstest. Dann kriegst du eine Einbürgerungsurkunde. Man sagt immer, man kriegt dann den deutschen Pass, aber das ist so nicht richtig. Den kriegst du erst, wenn du ihn beantragst, für Reisen zum Beispiel. Also bin ich dann Deutscher? Ja, aber nur auf dem Papier. Für die Deutschisten musst du nämlich mehr leisten, um als Deutscher anerkannt zu werden. Was sind Deutschisten? Was genau muss ich denn leisten? Bitte lass mich an deiner Weisheit teilhaben, verehrter eingedeutigter Bruder. Siehst du denn nicht das Funkeln des Wissensdurstigen in meinen Augen? Ich freue mich, dass du nach meiner Führung fragst. Ich wurde zum Führen geboren, weißt du? Es ist nicht so einfach, das Deutsch werden. Es reicht nicht, alles über Deutschland zu wissen. Du musst lernen, ein Deutscher zu sein. Du musst ausdauernd und fleißig sein und die Hände von Frauen schütteln. Die soziale Marktwirtschaft besagt, dass du sozial bist, wenn du an der Marktwirtschaft teilnimmst. Das Gegenteil wäre asozial. Lass dir deine Arbeit mit einem anständigen Mindestlohn bezahlen. Der Staat ist ein mechanisches Uhrwerk. Auf ihn kannst du zählen. Wenn du arbeitslos wirst, begib dich in die sorgenden Hände des Arbeitsamts. Frag dich immer, wie viel Schuld du selbst an deinem Scheitern trägst. Mach Weiterbildungsmaßnahmen, die auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind. Oder mach ein Geschäft auf und studiere die Brandschutzbestimmungen und alle DIN-Normen. Besorg dir eine private Rentenversicherung. Merk dir, Kultur ist Nahrung für die Seele. Also geh ins Museum für zeitgenössische Kunst. Schüttel den Kopf und schreie laut, das ist doch keine Kunst. Sei auf jede Folge des Tatorts gespannt. Geh ins Programmkino und beschwer dich, wenn kein Popcorn verkauft wird. Oder wenn der Film mit Untertiteln läuft. Schreib ein japanisches Haiku über deine Frühstücksgewohnheiten. Male nach Zahlen. Umarme an Karneval wildfremde Menschen, denen du ansonsten in der Bahn auf die Füße trittst, ohne dich zu entschuldigen. Lerne Empathie und wechsle die Perspektive. Mach den Einkaufswagen voll und frag an der Kasse niemanden hinter dir, ob er vorbei will. Arbeite als Fahrkartenkontrolleur und lass dich beschimpfen. Lass dich als Politiker mit Eiern bewerfen und lass dich als Pressevertreter der Lüge bezichtigen. Mach ein Praktikum im Vorstand einer systemrelevanten Großbank und wette auf Pleiten anderer Staaten. Sei immer lieb und nett. Kämpfe gegen die soziale Kälte. Bilde eine Gasse für Rettungskräfte. Folge den Anweisungen der Polizei mit Gehorsam. Reserviere dem Grundgesetz einen schönen Parkplatz in deinem Herzen. Lebe im Widerspruch. Fahr umweltbewusst mit der Deutschen Bahn und mit unbegrenzter Geschwindigkeit auf der Autobahn. Kauf eine Solaranlage und immer mehr stromfressende Geräte. Lass dich in einem Einzelhandelsfachgeschäft ausführlich und kompetent beraten. Aber kauf dann billiger im Internet, iss Bioprodukte und flieg mit dem Flugzeug. Kaufe und spare. Sei ordentlich und weise darauf hin. Jemand im Haus saugt sonntags Staub? Ruf die Polizei. Jemand hört nach 22 Uhr laut Musik? Ruf das Ordnungsamt. Jemand fährt mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig? Hol dir als Bürger den Steig zurück. Bitte eine Mutter im Bus, ihr schreiendes Kind endlich zur Ruhe zu bringen. Fordere in der Bahn deinen Nachbarn auf, seine Tasche nicht auf den Sitz abzulegen. Hilf mit, die Schönheit der Ordnung aufrechtzuerhalten. Du bist, was du liebst. Verlass deine Familie, denn ab heute ist Deutschland deine Familie. Konzentriere dich auf das, was Deutschland am Leben hält. Die Liebe zu den Deutschen. Geh auf die Straße und rufe durch ein Megafon. Deutschland, ich liebe dich. Ich glaube, ich habe verstanden. Sag mal, kannst du mir mit meinen Papieren helfen? Ist voll kompliziert und so. Nein, mein arabischer Freund, ich habe keine Zeit für euch Flüchtlinge. Weißt du, ich lebe selber in prekären Arbeitsverhältnissen. Das wirst du irgendwann verstehen, was das heißt. Ich muss denken und schreiben und Geld verdienen. Und Star Wars und Citizen Kane habe ich auch noch nicht gesehen. Dabei schimpfe ich mich selber Filmemacher. Ich muss jeden Tag einkaufen. Ich muss ständig Papier recyceln und Altglas nach Farben sortieren. Ich muss Sport machen, um gesund zu bleiben und Zeit mit meinem Sohn verbringen. Ich kann mir jetzt nicht auch noch die Verantwortung für dein Leben aufbürden. Aber Rami, du bist doch auch ein Flüchtlingskind. Und in gewisser Weise in einer privilegierten Lebenssituation. Spürst du denn keine moralische Pflicht, anderen Menschen mit ähnlichem Schicksal bei ihrem Start ins deutsche Leben unter die Arme zu greifen? Ja, Latif, hast du mir denn gar nicht zugehört? Geh duschen, dann reden wir weiter. Mama, sag mal Würstchen. Würstchen. Nein, Würstchen. Würstchen. Sag mal Wurst. Wurst. Und jetzt Wurstchen. Wurst. Genau. Und jetzt einfach Ü anstatt U. Würstchen. Würstchen. Wie Mama. Mama, es tut mir leid. Was tut dir leid? Na, dass ich euch in Paderborn gelassen habe. Im Sinne von, vielen Dank, dass ihr eure Heimat verlassen habt, damit ich ein besseres Leben habe. Vielen Dank auch für eure Liebe. Durch euch bin ich selbstbewusst und selbstbestimmt geworden und ich habe entschieden, mein Glück in einer selbsternannten Metropole zu suchen. Bleibt ihr mal alleine in der Kleinstadt und wartet darauf, dass euch was Schönes passiert. Wir bleiben in Kontakt. Ach, das ist doch nicht so schlimm. So ist das Leben in Deutschland. Aber ich rufe dich fast nie an. Das ist nicht so schlimm. Ich höre deine Stimme in meinem Kopf. Ich besuche euch viel zu selten. Das ist nicht so schlimm. Ich sehe dich vor meinem Auge. Ich schicke dir kaum Fotos von deinem Enkel. Das ist nicht so schlimm. Kinder sehen doch alle gleich aus. Ich kümmere mich nicht um euch. Das ist doch nicht so schlimm. Verdammte Scheiße. Du musst halt denken und schreiben und Geld verdienen. Und Star Wars und Citizen Kane hast du auch noch nicht gesehen. Dabei schimpfst du dich Filmemacher. Du musst jeden Tag einkaufen. Du musst Papier recyceln und Altglas nach Farben sortieren. Du hast einfach keine Zeit für uns. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Familie sind. Das ist nicht so schlimm. Du hast jetzt deine eigene Familie. In Sibirien sagt man ja, nicht wo du die Bäume kennst, sondern wo die Bäume dich kennen, da ist deine Heimat. Vielleicht denken also die Bäume hier, ah, der mäßig erfolgreiche Filmemacher Rami Hamse, schön, dass wir ihn beheimaten. Preiset den Herrn, denn er besitzt keine Axt. Ich weiß nicht, vielleicht ist mein Sohn meine Heimat, weil er mich mit der Zukunft verbindet. Oder Home ist wirklich da, wo das hart ist. Die Araber sagen, wenn die Datteln deine Füße küssen, ohne dass sie dich kitzeln, dann bist du zu Hause. Okay, es geht mir ziemlich gut in Deutschland, ne? Aber es fühlt sich nicht wie Heimat an. Immer wenn jemand Wir sind das Volk brüllt, dann frage ich mich, wo das alles noch hinführt im Ernstfall und wo ich dann hinfliehe. Weil ich kenne doch nur hier. Ich will dazugehören, aber auch nicht. Macht Kopfschmerzen. Where are you from? From Germany. Mm-hmm. And you are from Germany? Yes, yes, Germany. Do you carry a weapon? I have only my Unterhose on. Where do you come from? Germany. Have you ever lived in Israel? No. Have you really never lived in Israel? No, no. Are you sure? 100% sure. Like the Amen in the church. Wie finde ich denn das? Was suchen Sie denn? Nee, nee. Wie finde ich das denn, dass Sie schon nachmittags Sperrmüll auf die Straße stellen? Ach, gehen Sie doch einfach sterben. Hey, McDonald's-Mann! Ah, der mäßig erfolgreiche Filmemacher Rami Hamse, der uns neulich ins Restaurant-Klo gekotzt hat. Wie geht es Ihnen? Unglaublich gut. Danke, mein Kanakenbruder. Aber ich habe ein Anliegen. Wie lautet es? Schauen Sie, ich verstehe das. Mit der Familie Zeit verbringen, Konversation machen, Quality Time und sowas. Aber muss das wirklich sein? Auf dem Spielplatz grillen? Hier sind doch Kinder, die muss man doch nicht alle ausräuchern. Ach, das ist doch halb so wild. Ja, das sagen Sie, aber wo kommen wir denn dahin, wenn jeder das macht, was er will? Was ist mit gesellschaftlichem Zusammenhalt? Was ist mit Rücksicht? Und meine Freiheit hört da auf, wo die des anderen anfängt. Haben Sie denn nicht die Grillverbotsschilder gesehen? Werter Kanackenbruder, ich finde Sie in diesem Zustand überaus korinthenkackerig. Meinen Sie? Ja, definitiv. Ich glaube, Ihre Wut ist ein Zeichen von Traurigkeit. Sie sollten sich mal hinterfragen. Und meinen Sie, dass dieser Dialog schon wieder nur in meinem Kopf stattfindet, weil ich die direkte Konfrontation scheue? Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil nur Sie den Schlüssel zu Ihrem Herzen besitzen. Ich will Liebe aus meinem Bauch schießen können und die Menschen zu sanfteren Wesen machen, damit sie Asylanträge bewilligen, keine Frauen angrapschen, Arabern mit Liebe Kaffee zubereiten. Ich will den Menschen den Glauben daran schenken, dass alles gut wird. Den Deutschisten klar machen, dass Kanaken keine Bedrohung sind. Die Kanaken ermuntern, sich wohlzufühlen. Sie alle soll mein Strahl der Liebe erfassen. Denn eigentlich bin ich ein Menschenfreund. Einer, der sich hinter seinem Zynismus versteckt, weil er sich nicht traut zuzugeben, wie sehr er das Leben liebt. Ich wünsche mir Wolken aus Zuckerwatte und Regen aus Schokolade. Leitern hängen an Flugzeugen und jeder kann mitfliegen. Es gibt kein Geld, keine Kriege, keinen Hausstaub. Fahrradreifen sind unkaputtbar und Nachrichten sind freundlich. Alles ist Bio. Alle vertragen alles. Niemand hat Hunger. Jeder darf im Schlafanzug zur Arbeit und wird nach Hause getragen, wenn er einschläft. Immer ist irgendwo ein Kindergeburtstag, aber ohne Eltern. In meiner Wunschwelt habe ich einen Elektrobus und fahre mit meinen Liebsten an die Nordsee. Wir sitzen am Lagerfeuer, singen Lieder und essen Schweinehack mit Falafel. Und was wünscht ihr euch, Freunde und Feinde? Dass sie weiterhin freiwillig an verdachtsunabhängigen Personenkontrollen teilnehmen. Bitte klopfen Sie nicht mehr an andere Leute Haustüren. Dass wir nicht Deutsche 10. Klasse sind. Kauf deinen Kaffee nicht mehr bei uns Italienern. Dass Sie McDonald's wieder lieb haben. Komm doch mal wieder ein Kölsch trinken. Dass Sie Ihren Sperrmüll erst am Abholtag rausstellen. Vergiss nicht, wo die Kartoffel herkommt. Bitte hilf den Flüchtlingen. Ich will nur, dass du glücklich wirst, mein Sohn. Ich will ein Eis haben. Die Gedanken sind leicht, der Himmel ist blau. Ich blicke zum Horizont und fühle mich frei. Denn vor dem Meer sind alle gleich. Was ist Rami? Von Rami Hamse. Mit Hussam Shahadat, Toni Erl, Wilfried Schmickler, Giovanni Zarella, Inam Vali, Kutlu Yurtseven, Ulrich Haas, Suli Kurban und Rami Hamse. Und vielen anderen auch natürlich. Für euch ist leider keine Zeit mehr. Es tut mir sehr leid, aber danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich liebe euch sehr. Technische Realisation Peter Harsch und Theresia Singer. Regie Gerrit Bohms. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018.